Die vegetarische Option im Dorfwirtshaus war diesmal Blumenkohl paniert. Also schauten wir, ob die Pizzeria eine Pizza alle Verdure hatte. Hatte sie. Und wie ist das jetzt eigentlich? Wie kommst du zu einem Adoptivgroßvater, der ein Industriegigant ist? Erzähl mir erst was über dich. Nein, zuerst du. Nein, du. Nein, du. Also erzählte ich eben. Meine Eltern sind beide 1968 gezeugt worden. Im Mai, in Paris, während der großen Studentenunruhen. Damals hat das so geheißen. Studentinnen waren mitgemeint. Das Ganze hat zwar damit begonnen, dass Studierende für die Demokratisierung der Hochschulen auf die Straßen gegangen sind, für sexuelle Freiheit, für das Ende der Konsumgesellschaft, für Frieden, für Abrüstung, für ein Ende des Vietnamkriegs, für die Unterstützung des Prager Frühlings und noch ein paar Sachen. Aber der allgemein benutzte Begriff Studentenunruhen unterschlägt die Tatsache, dass nicht nur StudentInnen Universitäten besetzt haben, sondern auch ArbeiterInnen Fabriken. 2 Millionen Menschen haben gestreikt. Für höhere Löhne, für die 40-Stunden-Woche, für gleiche Löhne für Frauen, für den Rücktritt der Regierung, für Arbeiterräte. Sogar die Fußballer haben gegen die Kommerzialisierung des Fußballs gestreikt. De Gaulle, das war der Präsident, hat gedroht, den Ausnahmezustand zu verhängen. Es hat geheißen, dass Panzer nach Paris unterwegs sind. Die Gewerkschaften und die Kommunistische Partei haben um ihren Einfluss auf die ArbeiterInnen gefürchtet. Sie haben die Anführer des Streiks als Provokateure bezeichnet und die Wiederherstellung der Ordnung beschworen. So ist die Sache niedergeschlagen worden. Der Vater meines Vaters war Franzose, genau genommen aus dem Elsass. Seine Vorfahren waren deutsche Juden, die früher Kantor geheißen hatten und dann Kant draus gemacht hatten, als sie sich taufen ließen. Er war Facharbeiter in einer Autofabrik, ich glaube Renault. Die Mutter meines Vaters war aus Deutschland zum Studium nach Nanterre gekommen. Sie lernten sich bei den Demos in Paris kennen, schrieben zusammen Flugblätter und dachten sich gereimte Parolen aus. Als sie geheiratet haben, sind sie draufgekommen, dass sie beide jüdisch waren. Er ist dann irgendwas bei einer unabhängigen Gewerkschaft geworden und sie ist zu Hause geblieben. Der Vater meiner Mutter war ein Österreicher. Er ist wegen des Aufstands nach Paris gekommen. Ein Demotourist. Nachdem der Aufstand vorbei war und er meine Großmutter geschwängert hatte, ist er wieder nach Wien zurück und hat sich einer Kommune angeschlossen. Die Frauen dort hatten alle kurzgeschorene Haare und trugen Latzhosen und suchten sich jeden Abend einen anderen Mann fürs Bett aus. Die Männer hatten da nichts zu reden. Wenn welche zweimal in derselben Woche miteinander vögelten, wurden sie verdächtigt, eine Paarbeziehung zu haben. Wer zweimal mit derselben pennt, gehört schon zum Establishment. Nur der Gründer durfte sich die Bettgenossin aussuchen. Und die war manchmal etwas zu jung. Und er ist dann später wegen Beischlafs mit Unmündigen ins Gefängnis gegangen. Als die Finanzen knapp wurden, mussten die Erwachsenen als Immobilienmakler Geld für die Kommune verdienen. Nachdem das utopische Gebäude gänzlich zerbröckelt war, hat sich mein Großvater noch eine ganz schöne Firma aufgebaut. Aber meine Großmutter hat von ihm nie einen Franc gesehen. Am Anfang hat sie ihn manchmal besucht, zusammen mit meiner Mutter, als sie noch klein war, aber beiden hat vor der Kommune gegraust. Meine Mutter konnte sich noch an eine Aktionsanalyse erinnern. Das war so das Abendvergnügen. Alle sind im Kreis gesessen und eine oder einer ist in die Mitte gegangen und hat sich seelisch entblößt. Körperlich auch. Geschrien, gewälzt, geröchelt, geweint, getanzt, sich mit Pudding oder Erde beschmiert. Naja. Meine Großmutter ist Lehrerin geworden und meine Mutter ist hauptsächlich bei ihrer Großmutter aufgewachsen. Diese Urgroßmutter von mir war eine alte Widerstandskämpferin und hat Stalin verehrt. Meine Eltern hatten also einiges vom sogenannten Geist der 68er mitbekommen, von ihren Eltern. Viele aus dieser Generation haben sich ja eher nicht so mit den Ideen der Eltern identifiziert, aber bei meinem Vater und meiner Mutter ist einiges hängen geblieben. Das erklärt meinen zweiten Vornamen. Wenn es nach meiner Mutter gegangen wäre, hätte ich Mao geheißen, aber das hat mein Vater noch verhindert. Meine Eltern haben sich auf der Journalismusschule in Tours kennengelernt und dann für verschiedene Zeitungen und Zeitschriften gearbeitet, sie als Fotografin und er als Reporter. Als ich geboren wurde, hat es meine Mutter nicht lange zu Hause gehalten. Und so hat sich meine Großmutter väterlicherseits um mich gekümmert. Meine Großeltern waren nicht gläubig. Aber weil sie beide Verwandte in den Vernichtungslagern der Nazis verloren hatten, war ihnen ihr Jüdischsein trotzdem wichtig. Sie haben mir viel über die Geschichte der Juden erzählt und meine Großmutter konnte auch ein paar jiddische Lieder singen. Ich war ein kleiner Junge und in meinen Albträumen war ich immer wieder mal in einem KZ. Gleichzeitig haben meine Großeltern sich sehr für die Sache der Palästinenser engagiert. Ich glaube, die Verzweiflung über die israelische Politik hat ihnen beiden das Herz gebrochen. Vor allem, weil sie auch Verwandte dort hatten. Die kamen manchmal auf Besuch nach Frankreich und dann wurde entweder um das Thema herumgeschlichen oder es gab wütende Debatten, bei denen meine Großmutter dann meistens zu weinen begann und Onkel und Tante verbittert abzogen, um an ihren Urlaubsort an der Riviera weiterzureisen. Mein Großvater zitierte gern einen Witz aus Israel. Zwei deutsche Einwanderer graben in einem Kibbuz Steine aus einem Acker. Der eine wischt sich den Schweiß aus der Stirn und sagt zum anderen, also wenn uns die Engländer schon ein Land schenken, das ihnen nicht gehört, warum dann nicht die Schweiz? Was heißt die Engländer, empört sich mein Großonkel. Wir waren schon vor 3000 Jahren dort. Ja, und vorher waren die Kanaaniter dort und die Jebusiter und die Amoriter. Ach, hör auf mit deinen Witzen. Jede Nation hat ein Recht auf einen eigenen Staat. Unsinn. Die Nation ist erfunden worden, um den Staat zu rechtfertigen. Die jüdische Nation hat nie existiert. Französische Juden wollten immer Franzosen sein und deutsche Juden wollten Deutsche sein und die chassidischen Ostjuden waren ihnen so fremd wie Tibeter. Es war nur der Antisemitismus, der die Juden auf die Idee gebracht hat, sie könnten auch eine Nation sein. Eben. Und Israel bietet allen, die vor dem Antisemitismus flüchten, eine Zuflucht. Und hat selber 800.000 Araber vertrieben. Niemand hat sie vertrieben. Sie sind geflüchtet vor einem Krieg, den Ägypten und Jordanien und Syrien angefangen haben. Und wenn sie nicht vertrieben worden sind, warum habt ihr sie nicht zurückkommen lassen? Na, weil wir nicht Meschugge sind. Wir wären eine Minderheit im eigenen Land. Wenn mein Großvater weiterbohrte, warum denn das so schlimm wäre, in einem demokratischen Land sollte es doch keinen Unterschied machen, ob man zu einer Minderheit gehört oder nicht, dann wurde der Onkel zornig. Wir waren 2000 Jahre lang in der Minderheit. Wir sind 2000 Jahre lang verfolgt und vertrieben und ermordet worden. Wir haben uns ein bisschen Ruhe verdient. So ging das.